Die Sünden der Väter von Lakhdar Belaid. Bearbeitung und Übersetzung aus dem Französischen Elke Bahr. Regie Jörg Schlüter. Dalila, aufstehen, es ist 5:30. O Blume des Orients, erhöre mich. Der Liebsten den Mokka zu reichen, sie mit Honigbrot zu laben. Ihre Lieder mit Küssen zu bedecken. Das ist die richtige Arbeit für einen Mann. Und ich kann es hassen, wenn man mich bei der Arbeit stört. Verdammt, wo steckt das Ding? Habe ich dich erwischt. Karim, ich bin Spencer Lynn. Der Sheriff von Roubaix Town. Roger, hast du den Apparat verschluckt, dass du mitten in der Nacht so schnell an der Strippe bist? Negativ. Ich faste, wie sich's gehört im Ramadan. Donnerwetter, bist du in mich gegangen? Ist das alles, was du wissen wolltest? Die haben dich wohl zur Glaubenspolizei abkommandiert, oder was? Genau, zu einer Sondertruppe, extra mobilisiert für Roubaix, das Mekka des Randafrikaners, aber mal im Ernst. Sieh zu, dass du in die Gänge kommst. Ich brauche deine Hilfe. Was? Du spinnst wohl. Beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, hast du mich eingebuchtet. Ja und? Schließlich hast du mir die Dattel platt gehauen, du Kaffer. Weil du meinen Vater beleidigt hast, du stinkender Dorfbulle. Ich bin jedenfalls nicht nachtragend, wie du siehst. Und ich habe nichts zu bereuen. Hör bloß auf, klingst ja schon wie mein Alter, wenn er von seinen Heldentaten als Fallschirmjäger tönt. 1961 in Algier, beim Putsch der Generäle, da haben wir... Naja, also nun mach schon rüber zum Kanal. Ich warte auf dich unter der Fußgängerbrücke bei der Rue Dampierre. Verdammte Unzucht. Womit habe ich das bloß verdient, dass ich mit diesem Sauhaufen arbeiten muss? Aber lieb nur, Sie haben mir doch selbst gesagt, ich soll den Kommandant wecken. Nein, du Penner. Ich habe dir gesagt, du sollst ihn informieren, wenn er im Büro ist. Also nicht vor 9. Aber nein, Kriminalassistent Benoit... muss mir mal wieder die Tour vermasseln. Los, an die Arbeit und krempel die Karre um. Aber yalla, yalla. Na, bravo, Bensalem. Welche Seele von Chef. Ah, salut. Hast du mich deshalb vom heimischen Herd gezerrt, damit ich sehe, dass du immer noch rumtobst wie ein wild gewordener Derwisch? Hast du die Kiste erkannt? Konnte mich leider nicht konzentrieren bei deinem Gebrüll. Das ist der Wagen von Farid Handlounis. Dem Crackdealer? Exactly. Und was ist so aufregend daran? Dass ich seit 2 Wochen hinter ihm her bin und mit den Obermuftis im Clinch liege, weil ich der Braut von dieser Pestbeule ein paar gedonnert habe. Waren total hysterisch, die Sesselfurzer. Und was ist? Kaum lasse ich die Zügel schleifen, macht der Kerl die Mücke und hat auch noch Zeit, sich die Karre vom Hals zu schaffen und seine Konten abzuräumen. Garantiert ist der Stinker längst in Prag oder Amsterdam und haut auf den Putz. Lüdenjo, kommen Sie. Das müssen Sie sich unbedingt ansehen. Da liegt ein Packen im Kofferraum. Ein richtiger Klotz. Benoit, der einzige Klotz, den ich hier sehe. Wer bist du? Oh, da schau her, der verlorene Wüstensohn. Sieht aber gar nicht fröhlich aus mit dem bösen Loch im Kopf. Und auch noch ein Schild um den Hals, der zuvorkommt, das Paket zu beschriften. Verräter und Sohn eines Verräters. Dumm gelaufen, Bensalem. Offenbar hat der Stinker seinen Flieger verpasst. Wie wär's mit einer kleinen Stärkung? Drüben im Bistro? Drei Kaffee, Papa. Geht noch? Sehen Sie mal, was wir eben in der Türfüllung gefunden haben. Und nun raten Sie mal, was da drin ist. Da schau her. Sollten wohl etwas üppiger ausfallen, die Ferien des Monsieur Farid. Also Fehlanzeige von wegen interne Abrechnung. Ja, dass die Brüder so viel Knete liegen lassen und ein derart fantasieloses Versteck übersehen, ist wohl kaum anzunehmen. Ich hab's ja immer gesagt, Handlounis war ein ganz dicker Fisch. Weshalb er auch passenderweise im Kanal angebissen hat. Du hast doch einen Verdacht, stimmt's? Und ob? Nein, nicht schon wieder, Bensalem. Ich flehe dich an. Der Krieg ist seit 35 Jahren zu Ende. Ihr habt Algerien verloren. Ja, ja. Und die Zeit der Abrechnung ist endgültig vorbei. Kann mir mal einer erklären, worum es hier eigentlich geht? Aber gern, mein Kleiner. Hoffentlich hast du was übrig für Geschichte. Und kein Problem, wenn wir in Frankreichs Scheißhäusern rumstochern. Der Kanal von Roubaix, musst du wissen, war nicht immer die Müllkippe, die du kennst. Es gab Zeiten, wo dich aus dem mehr oder weniger klaren Wasser noch was anderes anguckte als tote Köter oder verrostete Einkaufswagen aus dem Supermarkt. Wo Leute wie Monsieur Cotia hier und ich noch an den Ufern Lust wandelten. Ah, ich wusste gar nicht, dass Sie sich schon so lange kennen. Wir haben gemeinsam die Schulbank gedrückt und waren unzertrennlich. Genau. Und eines schönen Tages im Herbst, als wir mal wieder unserem Hobby frönten und mit Wackerstein leere Bierflaschen versenken, war gar nicht so leicht, die Biester zu treffen. Aber ich habe Karim schon damals gezeigt, was Ballistik ist. Angeber. Naja, wie auch immer. Jedenfalls war plötzlich 200 Meter weiter die Hölle los. Rund um besagte Fußgängerbrücke an der Rue Dompierre, jede Menge Bullen, Feuerwehr, Ambulanz, das volle Programm. Und oben auf den Logen zwei 13-jährige Rotzlöffel, die von der Böschung peilen und sich in aller Ruhe ihre erste Wasserleiche ansehen. Ein Algerier, Anfang 20. Da kam schon der nächste Streifenwagen mit Tatütata und kaum hat er abgebremst, ist ein Rauschebart aus der Kiste gehüpft, die Pelzkappe auf der Birne wie festgeleimt. Ein echter Kabyl, der Rotz und Wasser heult. Klebt da auf einmal an der Leiche und flennt in einer Tour. Mein Sohn, mein Rashid! Dauerte ewig, bis sie den alten Diafri losgeheißt hatten von seinem Filius. Aber da war der schon total in Trance und hatte nur noch gebrüllt. Handlunis, du mieses Schwein, du dreckiger Verräter! Hast es also geschafft, du Ratte, hast meinen Sohn getötet, meinen Erstgeborenen. Ich werde dir das Fell gerben mit dem Schweißbrenner, ich werde dich rösten, dich und deine Brut. Die Bullen haben ihn dann mitgenommen. Und als er an uns vorbeikam, bleich wie ein Wüstenskelett, hat er plötzlich Karim angemacht. Was treibst du da mit dem Sohn eines Verräters? Du verkaufst deine Seele, mein Junge, sprach's und hat mir eine gedonnert, der Gute. Hat verdammt weh. Mir kommen die Tränen. Katja? Wo ich bin? Bei der Arbeit, Chef. Nein, nicht in der Redaktion. Immer vor Ort, wie sich's gehört für rasende Reporter. Was? Frau Bürgermeister persönlich? Ach, Handlunis. Hat die Buschtrommel so schnell funktioniert? Und Madame Thibervost muss die Söhne Allahs bei Laune halten. Sind ja auch nur läppische 30%. Schließlich wird in 12 Monaten gewählt. Was sagst du? Okay, okay. Bin schon unterwegs. Kannst mich gleich mitnehmen. Ach, hat dich Scheherazade auch zur Märchenstunde gebeten? Leider. Also, bringen wir es hinter uns. Madame Thibervost, Monsieur Cotia und Lieutenant Pinsalem melden sich zur Stelle. Ah, herzlich willkommen, Monsieur. Sie sind, wie soll ich sagen, nicht nur Bürger dieser schönen Stadt, sondern Algerier zugleich, der eine Polizist, der andere Journalist und damit wohl das beste Beispiel für eine gelungene Integration. Ansonsten ist die Lage allerdings eher ernst, Monsieur. Offenbar lebt die Gewalt zwischen Muslimen wieder auf und insofern bin ich sehr froh, dass zwei Männer, die Orient und Okzident in sich vereinen, mit dem Fall Handlunis betraut sind. Ziemlich viel Aufwand für einen Dealer und Schmarotzer, der nicht mal wählen durfte, finden Sie nicht? Oder war er vielleicht einer Ihrer Sponsoren, Madame Thibervost? Ich muss doch sehr bitten, Monsieur. Übrigens bin ich bestens im Bilde, was Ihre Einstellung zu Handlunis betrifft. Man hat mir berichtet, mit welch schlagendem Eifer Sie ihn verfolgt haben. Ja. Wie dem auch sei, Monsieur. Ich habe Sie zu mir gebeten, weil mich dieser Mord am Kanal sehr beunruhigt. Die Fehde zwischen dem alten Jaffri und Handlunis ist ja hinlänglich bekannt, nachdem sie schon zur Zeit meines Vorgängers zu blutigen Übergriffen geführt hat. Und Sie wissen beide am besten, dass das Verhältnis zwischen Harkis, unseren ehemaligen Hilfstruppen also, und den Verlagers von der Befreiungsfront seit jeher äußerst angespannt ist. Deshalb möchte ich Sie bitten, Monsieur Bensalem, die Ermittlungen schnellstens abzuwickeln. Es wird nicht zu Ihrem Schaden sein, glauben Sie mir. Und Sie haben völlig freie Hand. Was Sie betrifft, Monsieur Cotia, tun Sie mir hoffentlich den Gefallen, Ihre Berichterstattung möglichst ausgewogen zu halten. Ich will auf keinen Fall, dass es zu einer Vendetta kommt in dieser Stadt. Zumal sich das gar nicht gut machen würde, ein Jahr vor den Wahlen. Also, legen wir die Karten auf den Tisch. Sie können sich denken, dass uns die Front National große Sorgen macht. Sie ist rassistisch, antisemitisch, reaktionär und ein Sammelbecken für militante Nostalgiker, die französisch Algerien wiederherstellen wollen und es auf die Harkis abgesehen haben, die bei uns ja einen recht bedeutenden Teil der Wählerschaft ausmachen. Kurzum, Ich brauche Ihnen wohl keine Zeichnung zu machen, wenn ich auf Ihren Beistand hoffe, um, wie soll ich sagen, um die gute, die richtige Botschaft zu verkünden. Madame, Ihre arabischen Mitbürger können bestimmt jede Hilfe brauchen, aber kein Big Brother. Die Damen und Herren Volksvertreter haben bereits versucht, ihre Stimmungsmacher einzuschleusen und das Rattennest zu unterwandern. Nur hat die Gehirnwäsche leider nicht funktioniert. Offenbar hat der Kameltreiber satt, wie ein dummes Schaf behandelt zu werden. Schafe, Monsieur Ben Salem, brauchen einen Hirten. Vor allem, wenn sie sich verirrt haben. Möglich. Nur, dass bei Ihnen die Schafe geschoren werden. Wir, Madame, wir pflegen sie zu schächten. Karim! Hey, Ben Salem, warte! Bleib endlich stehen! Bitte, Bruder! Soll das heißen, dass wir wieder Freunde sind? Vergiss nicht, ich habe deinen Vater beleidigt. War doch schließlich deine Idee, dass wir den Krieg nochmal durchspielen. Außerdem hast du dir dabei den Rüssel verbeult, nicht ich. Aber das können wir später klären. Im Moment wirst du da oben noch gebraucht. Was ist, Alter? Willst du dem Drachen auch noch Honig ums Maul schmieren? Mann, weißt du, was die sieht, wenn die uns anglotzt? Natürlich nicht, wie sollst du auch? Dein Papi war ja der Gute auf der richtigen Seite. Okay. Seine Partei ist zwar von der FLN kassiert worden und Kotya Senior hat sich leider nicht als altgedienter Mujahidin profilieren können. Aber die Schlacht hat er trotzdem gewonnen. Algerien ist frei. Das ist alles, was er wollte und was dem Rest der Welt noch in Erinnerung geblieben ist. Und mein Alter hat die Drecksarbeit gemacht für Madame France. Mein Alter hat die eigenen Brüder bespitzelt und bekämpft und die ganze Sauerei weggeräumt für ein Lächeln von De Gaulle. Und als der Krieg vorbei war, hat Mon General den Alten in Quarantäne gesteckt. Lebenslänglich, weil er so penetrant nach Scheiße gestunken hat. Menschenskind, Karim, mach endlich die Augen auf. Dieses Miststück will uns doch nur einseifen und uns vor ihren Karren spannen, kapiert? Von wegen gelungene Integration und freie Hand. Die meint wohl, sie muss nur mit der Möhre wackeln und schon geben die blöden Esel Gas. Van Golingen, ich darf Ihnen die beiden Herren vorstellen, die uns aus dieser misslichen Lage befreien werden. Monsieur, Sie kennen sicher meinen Stellvertreter, der sich so aufopfernd um die Finanzen unserer schönen Stadt kümmert. Bonjour, Monsieur. Monsieur. Sie haben wirklich ein feuriges Temperament, Monsieur Ben Salem. Aber ich habe nun mal eine Schwäche für heißblütige Männer. In der harten Schale steckt doch immer ein weicher Kern, nicht wahr? Wie poetisch. So, finden Sie... Sind Sie Asthmatiker, Monsieur Ben Salem? Das ist kein Mundspray, Madame, das ist Luftreiniger. Tut mir leid. Ich vertrage keine blumigen Parfums. Manche Pflanzen kann ich einfach nicht riechen. Er muss wohl an der Duftnote liegen, darauf reagieren viele allergisch. Moschus ist nämlich typisch für Araber. Auf Wiedersehen, Madame Tigerwurst. Und gutes Gelingen beim Desinfizieren der Riechorgane, Monsieur Van Golingen. Karim? Karim Kotya? Sabrina? Psst, nicht so laut. Komm, wir gehen rüber zu meinem Wagen, das ist sicherer. Übertreib mal nicht gleich. Die ganze Redaktion steht schon Kopf, weil du dauernd an mir geschrien hast. Und überhaupt, warum gehst du nicht einfach zur Polizei, wenn du dich bedroht fühlst? Ich bin noch nicht lebensmüde. Nee, ich verschwinde lieber, wenn ich dir gesagt habe, was Sache ist. Karim? Karim, du sorgst doch dafür, dass die Schweine nicht davonkommen, ja? Er hat immer so große Stücke auf dich gehalten. Okay, beruhige dich. Also, schieß los. Was haben Sie angestellt mit deinen Süßen? Ich habe es immer noch nicht ganz begriffen. Wir wollten jedenfalls zu mir und waren gerade in meiner Straße, als sich auf einmal so ein schwarzer Kombi querstellt und vier Typen rausspringen. Knarre im Anschlag und Armbänden in Orange. Farid ist erst ganz cool geblieben und dann auf einmal mit dem Ruck zu mir rüber. Ich habe nur gedacht, der will mich doch nicht etwa ausgerechnet jetzt knutschen. Und da bin ich schon mit dem Arsch auf die Straße geknallt und Farid ist im Rückwärtsgang abgedüst. Aber der ist nicht weit gekommen, weil ein anderer Wagen den Weg versperrt hat. Ja, und dann hat der Typ mit der Flagge in die Luft geballert und auf Farid gezielt und die anderen drei, die haben mein Bärchen aus dem Wagen gezerrt und einfach in den Kofferraum gedonnert, diese Schweine. Haben die irgendwas gesagt? Ich meine, haben die sich untereinander verständigt? Als ob die beim Militär wären. Hauptmann X, Leutnant Y, Unteroffizier Z, so in der Art. Immer mit Buchstabennamen sind nicht gefallen. Würdest du die Typen wiedererkennen? Den einen garantiert. Der hatte Nasenlöcher wie Schweinchen schlau. Bei dem anderen... Scheiße! Boah! Echt von Glück sagen, dass du eine Frau hast wie Dalila. Wenn sie mich nicht angefleht hätte, hierher zu fahren und mal nach dem Rechten zu sehen. Oh, Alhamdulillah. Schön, dich zu sehen, Alter. Kann ich mir vorstellen, du Armleuchter. Komm schon, reiß dich zusammen. Ich muss dir was sehr Interessantes zeigen. Danke. Mein Bedarf an Frischluft und Abenteuern ist für heute gedeckt. Stell dich nicht so an. Da, was sagst du jetzt? Und? Machst du neuerdings Jagd auf Penner, die sich mal ein bisschen auf der Parkbank ausruhen? Nur wenn sie ein Schild um den Hals haben. Mit dem schönen Text Verräter und... Sohn eines Verräters, ich werd verrückt. Wer ist das? Erkennst du ihn nicht? Das ist Ben Achour, der Sohn vom ehemaligen Chef der alten Kameraden Algeriens. Du weißt schon, die Jungs von der Befreiungsfront arbeiten europaweit. Das Schild? Wie bei Hand Lunis? Genau. Wird ja auch Zeit, dass Robé endlich seinen Serienkiller vorweisen kann. Dass er es auf Harkis und Felagas gleichzeitig abgesehen hat, macht aber wenig Sinn. Wie manches andere an der Geschichte. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Tatsache, dass euch die Rambos verfehlt haben. Wenn sie euch direkt vor der Nase hatten und daneben geballert haben, dann mit Absicht. Hm. Um euch Angst zu machen, mehr nicht. Kolja, bist du's? Zu Befehl, Herr Kapitän. Nur noch Zeit. Vorwärts, Marschsoldat. Ich hab schon auf dich gewartet. Dann ist der Brief also von Ihnen. Wieso Brief? Was redest du? Er kam heute Morgen mit der Post ohne Unterschrift. Kapitän Mokhtari kann viel erzählen über die Morde zwischen Algeriern. Was weiß ich, wer dir schreibt. Setz dich und sperr die Ohren auf. Also, Jafri und Hand Lunis sind beide aus meinem Dorf. Hand Lunis hat sogar einmal unter mir gedient und ich könnte dir manches erzählen, aber heute geht's erstmal um eine andere Geschichte. Hör zu. Es war einmal ein junger Kabile namens Mokhtari, der als Kapitän für die französischen Truppen kämpfte und 1962, als er seine Heimat verlassen musste, nach Paris zog. Die Armee lässt den Trottel von Haki in der Schublade verhungern. Die Kollegen Offiziere machen ihn zum Prügelknaben und so irrt das entwurzelte Landei durch die Kneipen. Er trinkt seinen Kummer und landet jede Nacht sturzbesoffen in der Kaserne. Bis er eines schönen Abends in einer Bar ganz besonders nette Kumpel trifft, die ihn rundum abfüllen. Als der Laden schließt, schleppen sie ihn mit, weil der Abend erst anfängt und noch jede Menge Spaß bringen soll. Und den gibt's dann auch. Allerdings auf seine Kosten. 5 Tage lang in einem dunklen Kellerloch, gefesselt mit Stacheldraht, geknüppelt, getreten, gedemütigt, mit Urin besudelt. Erspar mir die Einzelheiten. Am 5. Tag wird er in einen Kofferraum verfrachtet und ab geht's. Den dreckigen Verräter an die Fische verfüttern, heißt die Parole. Schließlich ist Endstation. Irgendwo. Kurze Hubsignale, Schritte, der Kofferraum öffnet sich. Eine Gestalt taucht auf. Hut, Regenmantel, straffe Haltung. Ein Militär, unverkennbar. Dann ein Dialog, sehr höflich. Guten Tag, die Herren, alles klar, das ist unser Mann, sagt der Offizier in Zivil. Gut, dass Sie uns gerufen haben, Mon Colonel, antwortet ein Oraner Akzent. Und das war's dann. Wie du siehst, Kotja, ist der dreckige Verräter nochmal davongekommen. Ja, das Killerkommando anscheinend auch. Wieso eigentlich? Gute Frage. Wenn ich meinen Retter richtig verstanden habe, war das der Preis für die guten Beziehungen, die General de Gaulle zu den neuen Machthabern in Algerien herstellen wollte. Mit anderen Worten, Die Jagd auf Hakis mitten in Paris war eine Art Gentleman's Agreement zwischen hiesigen Strategen und den Herren von der FLN. Und wie kam es, dass man in Ihrem Fall die Notbremse gezogen hat? Ein Gebot der Ehre. Weil man sich nicht erlauben konnte, dass solche Elemente einen Offizier der französischen Armee liquidieren. So jedenfalls besagter Colonel. Und die Moral von der Geschichte? Moral? Die Moral ist schon längst auf der Strecke geblieben. Soldatenehre, Treueschwur, Loyalität, ein Haufen Scheiße. Die muslimischen Hilfstruppen, nützliche Idioten, um den Fortbestand von Französisch-Algerien zu sichern. Geh jetzt, Gott, ja. Und lass dir das alles durch den Kopf gehen, bevor du dich wieder meldest. Wenn du die Wahrheit suchst, bist du hier richtig. Und glaub mir, sie wird bald ans Licht kommen. Wurden die muslimischen Bundesgenossen zurückgelassen und zu Zehntausenden von den Siegern abgeschlachtet, während die französischen Truppen noch im Land standen. Andere Schätzungen gehen von mehr als 100.000 Opfern aus, zumal sich die Säuberungsaktionen der FLN auch auf Frankreich erstreckten. Stillschweigend geduldet wurden und viele hunderte... Redaktion Info Nord, Karim Kordia am Apparat. Ich bin Sabrina. Hey, das tut mir leid, dass ich neulich im Park einfach abgehauen bin. Ich war auch leicht betreten, im wahrsten Sinne des Wortes. Egal, Hauptsache, du hast mich nicht ganz vergessen. Kann es sein, dass du inzwischen etwas weniger besorgt bist? Schon. Aber wir haben ja noch gar nicht richtig geredet. Wir hatten auch noch gar nicht richtig Zeit. Okay, dann treffen wir uns nachher. Um 3 Uhr früh. Auf dem großen Parkplatz an der Rue de l'Ouest. Bis dann, ciao. Hey, warte! Nicht schon wieder. Ja? Bensalem? Ich persönlich. Hör zu. Aktion Mondschein-Serenade Teil 2. Sabrina hat eben angerufen. Bist du dabei? Na super, endlich darf ich wieder auf die Nachtpiste. Wollte sowieso mein Bett verkaufen. Aber diesmal kannst du selbst sehen, wie du deine Extratouren dem lieben Frauchen beibiegst. Viel Vergnügen. Kameradenschwein. Wo war ich? Ah ja, viele hunderte Opfer allein in Paris. Zwanzig nach 3. Wenn du mich fragst, hat uns deine Sabrina schwer verladen. Lass uns noch 10 Minuten warten. Ich möchte doch gern wissen, was... Ja, hey, was soll das? Ich darf Sie beglückwünschen, Monsieur Cordia. Ihr Freund hier ist wirklich ein exzellenter Schütze, nur leider zu gutmütig, trotz seiner rauen Art. Er hätte meinem Mann besser auf den Kopf statt aufs Hinterteil zielen sollen. Neulich im Parc Barbillon. Sagen Sie, Monsieur... Monsieur A, B? Oder soll ich sagen, Monsieur A plus B gleich X? Sagen Sie einfach, Monsieur D. D wie Dugedo. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich denke, Ihr Vater wird Ihnen von meinem Namensvetter erzählt haben. Und vermutlich nur Gutes. Kommandant Dugeldre leitete 1961 die OAS in Algier. Aber lassen wir das. Meine Männer und ich haben eine lange Reise vorzubereiten. Für Sie beide. Wenn Sie gestatten, Monsieur Dugeldre, ich begreife nicht ganz, warum Sie sich die Mühe machen, uns umzulegen. Erstens wissen wir nicht zu viel, sondern null, was Sie wiederum ebenfalls wissen. Und zweitens, wieso hier? Mitten im Trubel, wenn der Ramadan tobt. Das hätten Sie doch neulich im Park billiger haben können. Wir hatten eigentlich an eine weniger plumpe Methode gedacht, Monsieur Bensalem. Sie werden in eine Welt übergehen, die, sagen wir, reicher und weiter ist als diese. Keine Sorge, Monsieur Cordia, Sie werden nichts spüren. Als dann, gute Reise. Was ist denn Geld? Was sind Sie mal fertig mit Ihrer Show? Ich hab doch gar nicht. Monsieur de Geldre, ich bitte um Pardon, Sie nicht bei Zeiten von meinen kleinen Vorkehrungen unterrichtet zu haben. Meine Leute sind rundum postiert. Keine besonders originelle Strategie zugegeben. Aber ich mache mir nun mal nichts aus billigen Krimis. De Geldre, ergeben Sie sich! Sie sind umstellt! Wie ich gerade höre, Monsieur Cordia, stehen auch meine Bataillone bereit. Im Übrigen gebe immer noch ich die Kommandos. Was Sie betrifft, habe ich ganz klare Anweisungen. Also! Nein! De Geldre! Karin! Hallo, Kleiner. Wo kommst du denn her? Bist du auch tot? Keine Sorge, Monsieur. Das Paradies muss noch warten. Wir sind im Krankenhaus. Mann, mir brummt vielleicht der Schädel. Das gibt sich. Hauptsache, Sie leben. Normalerweise haut das Zeug, das man Ihnen verabreicht hat, einen Elefanten um. Und zwar ziemlich endgültig. Aber wir hatten schon ein Gegenmittel in Arbeit. Hm. Aus dem Blut von... Quatsch, keine Opernbenoir an die Arbeit. Ruf die Dulcinea dieses Caballero an und sag ihr, dass ihr Held erwacht und wieder aller Sinne mächtig ist. Aller! Okay, Karim, schieß los. Was war Sache? Danke der Nachfrage. Freut mich, dass du ganz der Alte bist. Also, ich kann dir nur sagen, dass ich in irgendeinem Betonloch aufgewacht bin. Kurz darauf ist de Geldre aufgekreuzt und hat mir seinen Boss vorgestellt, der allerdings maskiert war. Geredet hat er auch nicht viel und sich außerdem gleich wieder verkrümelt. Gefiel ihm wohl nicht, was ich über sein Pseudonym gesagt habe. La Gaillarde, ich bitte dich. Die zehren noch sämtliche Helden Algeriens aus der Tiefkühle. Egal. Jedenfalls haben mich die Rambos dann in ein anderes Zimmer geschleppt und de Geldre hat mit Folter und Exitus gedroht, wenn ich Plan X nicht rausrücke. Plan X? Nie gehört. Na eben, aber wart's ab. Als de Geldre kurz draußen war, habe ich schnell mal in den Computer geguckt, der da rumstand. Und was glaubst du, was ich gefunden habe? Die komplette Liste der hiesigen Promis von der Front National. Plus der Decknamen aus der Serie Algerien heim ins Mutterland. Von A bis Z. Das Who's Who der OAS. Der die Jünger Le Pens ja schon immer nachgetrauert haben. Mit anderen Worten. Die Front National reaktiviert die OAS-Falken, damit sich die Araber gegenseitig massakrieren und die Law-and-Order-Fraktion die nächste Wahl gewinnt. De Geldre hat mich ertappt und mit seinem Spezialballermann ins Land der Träume geschickt. Seit wann bin ich überhaupt hier? Seit vorgestern. Und ich kann dir sagen, du warst ziemlich weit weg, als wir dich in der Pampa bei der Rue de l'Est eingesammelt haben. Habt ihr den Rest der Bande geschnappt? Negativ. Aber bevor sich der Stoßtrupp mit dir verabschiedet hat, ist uns noch ein Abschiedsgeschenk vor die Füße gefallen. Ein ziemlich großes Paket. Da. Mit diesem netten Anhänger aus rosa Karton. Hure und Hure eines Verräters? Nein, nicht... Doch, Sabrina. Die Witwe unseres armen Handlunis. Monsieur Cordia, schön, dass Sie sich erholt haben. Leider haben wir ein neues Problem. Kapitän Moktari, der arme Irre, hat sich in seinem Haus verschanzt und schießt auf alles, was sich bewegt. Zwei Nachbarn und drei unserer Leute sind bereits verletzt. Und er will mit keinem reden. Nur mit Ihnen, Monsieur Cordia. Mein Bedarf an Kerkerszenen, Mord und Terror ist wirklich gedeckt. Ich hätte Bensalem gleich besser sagen sollen, dass er sie einbuchtet und die Wahrheit aus ihnen rausholt. Die Wahrheit, Kleiner. Ich kenne deinen Kumpel besser, als du ahnst. Ach, sieh an. Wird Zeit, dass du erfährst, was zwischen Jaffrey und Hunt Loonis gelaufen ist. Du erinnerst dich, dass sie beide für die FLN gekämpft haben und von den Franzosen geschnappt und gefoltert wurden. Zuerst gemeinsam, dann getrennt. Ich weiß. Richtig. Nach 10 Tagen Einzelhaft wird Jaffrey überraschend in eine Sammelzelle verlegt, wo er erfährt, dass sein Freund Hunt Loonis ein Verräter ist. Ein Zellengenosse hat im Schlaf geplaudert und die Geschichte später bestätigt. Jaffri rückt also aus, schlägt sich zu seiner Truppe durch und sorgt dafür, dass die ganze verräterische Sippe ausgerottet wird. 50 Personen. Im Gegenschlag zieht Hamd Lunis die Uniform der Franzosen an und massakriert die Familien seiner einzigen Waffenbrüder. Als der Krieg zu Ende ist, findet Jaffri den somnambulen Zellengenossen plötzlich auf der Titelseite eines Kampfblatts für Französisch-Algerien, erkennt, dass ihn der französische Geheimdienst manipuliert hat und will sich mit Hamd Lunis versöhnen, der aber nicht mitspielt. Schließlich zieht man Jaffris Sohn aus dem Kanal. Er schwört Rache. Den Rest kennst du. Und was glaubst du wohl, wer dieses nette kleine Komplott inszeniert hat? Sie selbst, wie ich vermute. Bravo, Jungchen! Der Mann fürs Grobe! Jawohl! Der blöde Hund, der brav gesprungen und dem Herrchen zur OAS gefolgt ist, damit der Drecksack das Feuer zwischen Harkis und Nationalisten weiterschüren konnte. Aber wozu? Der Krieg war vorbei. Ich kann dir nur eins sagen. Es gibt hier jemanden, dem sehr daran gelegen ist, dass der Terror von vorn losgeht. Um mal von dir zu sprechen. Was wollten die Kerle eigentlich, die dich entführt haben? Dass ich ihnen verrate, wo ich Plan X versteckt habe. Plan X? Hurra! Wenn sie es deshalb riskiert haben, sich an dir zu vergreifen, hängen sie echt in der Scheiße. Ich höre immer sie, sie! Wer soll das sein? Die FN? Die Neonazis? Die Rechte? Die Linke? Wer? Vielleicht klären Sie mich mal endlich auf und verraten mir auch gleich, was Plan X zu bedeuten hat. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Eine Welle von Attentaten gegen Algerier, hier auf französischem Boden. Allgemeine Panik, Randal in der Vorstadt. Die Armee greift ein und Millionen von Boat People segeln Richtung Algier. Das ist Plan X, mit dem wir 1968 schon losschlagen wollten, um de Gaulle abzusetzen und die Macht zu übernehmen. Und den Mist wollen die Armleuchter wieder ausgraben. Die wissen doch genau, dass sie keine Chance haben. Nein, da ist noch was anderes im Busch. Hör zu, Kleiner. Bleib Ben Salem auf den Fersen. Lass sie nicht aus den Augen. Und jetzt geh. Ich habe noch eine Rechnung mit meinen schlimmsten Albträumen zu begleichen. Aber Kapitän... Verschwinde! Nach 35 Jahren Enthaltsamkeit will ich die Mutter aller Schlachtenvögel, dass die Erde wackelt. 5, 4, 3. Nicht schießen! Nicht mehr in die Mutter! Ich komme dir mit raus! Monsieur Ben Salem, welch reizende Überraschung. Was verschafft mir die Ehre? Immer bei der Arbeit, liebe Rimmer. Und Sie gestatten doch, dass ich Sie beim Vornamen nenne. Wie ist das werte Befehl? Oh, danke, mir geht's gut. Und Ihnen, Monsieur Ben Salem? Nicht so toll. Etwas verstört, fürchte ich. Ja, wirklich schlimm, das mit Mukhtari. Ich hab's eben erfahren. Oh, und wie ich sehe, haben Sie auch gleich seinen Namen aus den Akten getilgt. Och, mit Rotstift, wie passend. Tja, eigentlich wollte ich Ihnen nur ein kleines Geschenk machen. Ihnen und Monsieur von Golingen. Wo steckt er überhaupt? Er ist nebenan. Soll ich ihn rufen? Oh ja, ich bitte darum. Monsieur von Golingen, hätten Sie einen Moment Zeit? Madame Tiberwurst, was kann ich für Sie tun? Monsieur Ben Salem möchte uns etwas überreichen. Mitnichten. Ich wollte Sie nur an einem schönen alten Brauchteil haben lassen. Wenn wir ein freudiges Ereignis zu feiern haben, ist es üblich, dass der älteste Sohn vor den kraftvollen Geistern unseres Stammes ein Tier opfert. Und da die Geister, die mir einfielen, noch abgeschlaffter sind als Sie, wollte ich Mokhtaris Einzug ins Paradies hier begehen. Aber, Monsieur von Golingen, Sie werden uns doch nicht den Spaß verderben. Oh, schauen Sie nur im Monde Ihre Akten. Sie sollten wirklich etwas sparsamer umgehen mit dem Siegellack. Oh, Sie sind wahnsinnig, Ben Salem. Sie sind total verrückt. Sie die Arbeit vom Fach. Alles ruiniert! Tun Sie doch was! Als dann, Monsieur Damm, wünsche Weidmannsheim. Wenn das mit Folgen haben. Benzalem! Schrecklich! Marien, welche Freude, dass du den Weg zu unserer netten kleinen Trauerfeier gefunden hast. Sehr würdevoll, findest du nicht? Tun Kannst du mir mal sagen, was die Scheiße soll? Seit wann ist der Tod ein freudiges Ereignis? Bist du irre oder was? Hey, warte, du Knalltüte! Ein großer Held hat mir gesagt, ich soll dich nicht aus den Augen lassen. Hör zu, Katja. Was immer du in ihm gesehen hast, eine Null oder ein Stück Dreck, für mich war er ein Vorbild. Und er hat recht. Wir sollten die Sache gemeinsam zu Ende bringen. Also 4 Uhr, Brasserie Albatros, der große Unbekannte will uns einen ausgeben. Ich wollte noch Benoit einsammeln. Von mir aus, aber gib Gas, wir sind spät dran. Funkruf! Lütner, in der Rue de Lille sind 2 Bomben hochgegangen. Im Lampengeschäft, die Grell und nebenan bei der städtischen Tiefbaugesellschaft. Davor ein blauer Fiat mit laufendem Motor, anscheinend keiner an Bord. Die Kollegen wollen jetzt rein. Geht her. Auf keinen Fall. Hier, Lieutenant Bersalem, gehen Sie in Deckung. Kein Zugriff. Ich wiederhole, kein Zugriff. Die Bande ist schwer bewaffnet und gefährlich. Stellen Sie einen Beobachter ab und ziehen Sie sich zurück. Wir sind unterwegs. Dann over. Festhalten, Benoit. Wir heben gleich ab. Hier Brigadier Stephanie vom Beobachtungsposten. Die Verdächtigen haben eben das Gebäude verlassen. Ein kleiner, ziemlich kräftig, eine Bodenstange und 2 Vermummte mit Jutesäcken in der Hand. Sie steigen jetzt in den Fiat. Meine Fresse. Die Geldre und Lagayette höchstpersönlich. Wagen startet Rue de Lille aufwärts. Sollen wir ihn abfangen? Postieren Sie eine Sperre gut sichtbar auf der Kuppe und lassen Sie die Brüder auf keinen Fall vorbei. Wir sind gleich bei Ihnen. Da vorne ist der Laden. Mir viel übrig von dem Schuppen. Hier, Brigadier Stephanie. Verdächtiges Fahrzeug rast im Slalom an den anderen Wagen vorbei und kommt mit Vollgas auf uns zu. Ah, doch nicht. Der Fahrer steigt auf die Bremse. Verdammt, der macht kehrt. Fahren Sie rechts ran, er hält direkt auf Sie zu. In der falschen Fahrtrichtung, verdammt. Was ist los da vorne? Nochmal Schwein gehabt. Einer meiner Männer hat auf den Motor geschossen. Haha, es qualmt, die Kiste bleibt stehen. Kommen Sie. Schnell, schnell. Die Verdächtigen verlassen das Fahrzeug. Zieht die Schutzwesten an. Na los, Tempo, Tempo! Die Verdächtigen haben sich getrennt. Ein großer Dünner und festhalten! Ein... Scheiße. Immerhin, den Wagen haben wir. Benoit, halt! Lass die Finger von der Karre! Nichts passiert, der Kofferraum stand offen, Lieutenant. Und schauen Sie mal, was die Herrschaften geladen und mit diesem netten Schild etikettiert haben. Freudige Hündin, wie unfein. Mit solchen Parolen kann man nun aber wirklich keine Wahl gewinnen, Madame Tiberwurst. Es reicht, Karim. Sei nicht so herzlos zu der armen Monde. Ein Leben lang die Muslime zu verachten und dann rituell geschächtet zu werden. Lieutenant, bitte melden. Bitte melden. Ich höre. Die Männer mit den Kapuzen sind soeben in ein Haus eingedrungen. Los, Jungs, hinterher, bevor sie sich restlos einigeln. Benoit, du wartest hier und hältst uns den Rücken frei. Okay, Chef. Karim, du bleibst hinter mir. Null. Wo stecken die Brüder? Vielleicht da hinten im Garten. Ich mach mal die Tür. Ach du Scheiße! Das war knapp. Monsieur, ich... Hey, wo zum Teufel kommst du denn her? Der junge Mann wohnt der Lügner. Und die Pitbulls gehören ihm. Reizende Haustiere. Sind die immer so unfreundlich? Nur im Ramadan. Wie bitte? Wir sind gute Moslems, Monsieur. Bei uns fasten alle. Übrigens haben sie sich in der Tür geirrt. Die Typen sind im Garten nebenan. Und ich soll ihnen ausrichten, dass sie es gar nicht erwarten können, sie zu sehen. Ganz schön dreist, die Pirna. Also Abmarsch, worauf wartet ihr? Sicherst den Eingang wie gehabt. Karim, mir nach. Warte, Karim. Ich wollte dir noch was geben, bevor wir uns die Stinktiere schnappen. Hier, für den Fall. Soll das ein Abschiedsbrief sein, oder was? Steck schon ein. Und warte hier. Die Geldre, Lagayard! Ich bin's, Benzalem! Schluss mit lustig! Werfen Sie die Waffen weg und legen Sie die Hände auf den Kopf! Bensalem! Verdammt, mach den Mund auf! Bensalem! Was ist? Wo bleibst du? Wolltest du Wurzeln schlagen da drin? Treten Sie ruhig näher, Sir Cordia. Wir tun Ihnen nichts. Ich musste meinem Kameraden hier nur ein wenig die Flügel stutzen, weil er abzwitschern wollte, als Monsieur Bensalem aufgetaucht ist. Offenbar eben noch rechtzeitig, um zu verhindern, dass die Beweise vernichtet werden. Was? Wovon reden Sie? Wovon ich rede, de Geldre? Von der Akte, die Sie da gerade unter Ihrem Stiefel plattreden. Ihr berühmter Plan X. Den werden Sie ja wohl kaum mitgebracht haben, um uns was vorzulesen. Ah, Monsieur Cordia, wie kommen Sie denn darauf, dass ich die Akte dabei hatte? Er hat recht, Alter. Ich habe ihm das Teil um die Ohren gepfeffert, als ich vorhin... Was? Soll das heißen, du spazierst einfach mit der Akte rum, die wir gesucht haben und die mich fast das Leben gekostet hätte? Ohne einen Ton zu sagen? Vergiss es. Und nun zu Ihnen, de Geldre, bringen wir es hinter uns. Der Plan X, Ihre Strategien, der ganze Mist, wozu? Um die mangelhafte Ware loszuwerden. Den ganzen Posten Melonenfresser übers Mittelmeer zurückzuschicken. Offenbar hat Mokhtari doch nicht übertrieben und es gibt noch mehr Verrückte, die den Bockmist der OHS wieder aufwärmen. Und den Bürgerkrieg in Algerien als willkommenen Anlass betrachten, Plan X zu starten. Aber wieso ausgerechnet in Roubaix und nirgendwo sonst, Monsieur de Geldre? Ich glaube, Kamerad Lagaillard kann das sehr viel besser erklären. Nein, bitte. Nicht doch, Sie werden noch ersticken unter der Kapuze. Warten Sie, ich verschaffe Ihnen ein wenig Luft. Dinge. Sie? Er war's! Die Geldere! Er hat Madame Thibaut getötet! Und er wird uns alle töten! Halten Sie den Mund, Van Golingen! Jetzt reicht's aber, de Geldre! Mich interessiert eigentlich mehr, aus welchem Grund es zu diesen Morden gekommen ist. Ja, natürlich aus dem niedrigsten und banalsten Grund der Welt. Wegen Geld. Geld! Nochmals Geld! Van Golingen und Mütterchen Thibaut haben seit Jahren die öffentlichen Kassen geplündert und Millionen und Abermillionen von Francs verschwinden lassen. Nach der simplen Methode, alle Bauvorhaben der Gemeinde über die städtische Tiefbau abzuwickeln. Die wiederum der Familie Thibaut gehört und regelmäßig überhöhte Rechnungen ausstellt. Ja, es hat auch bestens funktioniert. Solange die Macht nicht bedroht und die Opposition in zwei Lager zerfallen war. Aber nun, hören Sie, nun will Maigret den Kandidaten der Front National unterstützen. Das heißt, meine Herren, 11% Maigretisten plus 15% Le Pen-Wähler. Und das ändert einiges, nicht wahr, mein lieber Van Golingen? Wir haben in den letzten Monaten mehrere Umfragen durchgeführt, die tatsächlich darauf hindeuten, dass die Maigretisten zu Hunderten bereit sind, für den Kandidaten der Rechten zu stimmen. Ja. Soll das heißen, das ganze Gemetzel ist wegen irgendwelcher Umfragen veranstaltet worden? Das Ergebnis war niederschmetternd und hätte für Madame Thibaut das Ende bedeutet. Und für mich? Ja, und für Sie. Kurzum, in seiner Panik hat dieser Trottel unser Dominospiel etwas vorzeitig eröffnet und eine notorische Niete engagiert, um den ersten Stein zu Fall zu bringen. Hunt Loonis Junior. Und damit unser Chef nicht erwischt wird, musste ich als erstes mit diesem lächerlichen Killer abrechnen. Bin Achur, wenn ich nicht irre. Sohn eines wichtigen Herrn der alten Kameraden Algeriens. Welch günstige Fügung. Praktischerweise hat er die Kartons mit der Aufschrift Verräter und Sohn eines Verräters gleich dutzendweise im Gepäck. Wir mussten ihm also nur eins seiner eigenen Werke umhängen. Damit war er ein neues Opfer des finsteren Serienmörders, des er verdiente Kämpfer der Befreiungsfront abgesehen hat. Und die Panik war vorprogrammiert. Aber warum Sabrina? Was hatte sie mit Algerien oder mit Politik zu tun? Gar nichts. Sie war nur einfach zu habgierig und hat sich ihre Dienste teuer bezahlen lassen. Welche Dienste? Nun, beispielsweise den Kontakt zu Ihnen herzustellen, Monsieur Cordia. Damit die Dinge auch publizistisch ins Rollen kommen. Ich schwöre, ich hatte keine Ahnung von diesen ganzen Morden. Madame Thibaut und dieser Mann hier haben alle Entscheidungen getroffen. Über meinen Kopf hinweg. Apropos Madame Thibaut. Wie kommt es, dass wir Sie in dieser beklagenswerten Verfassung vorgefunden haben? Ja, das ist nun eigentlich Ihre Schuld, Monsieur Bensalem. Madame war völlig außer Kontrolle nach dem Schlachtfest, das Sie bei ihr veranstaltet haben. Sie wollte Ihren Kopf und hat mit Gott und der Welt telefoniert, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Es war also dringend geboten, reinen Tisch zu machen, bevor ich mich empfehle. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich Sie ziehen lasse. Oh, es wird Ihnen gar nichts anderes übrig bleiben, Lieutenant. Schließlich waren Sie lange genug über unsere Pläne im Bilde und hätten das ganze Chaos einschließlich der Morde verhindern können, wenn Sie Ihre Vorgesetzten rechtzeitig informiert hätten. Die Tatsache, dass Sie geschwiegen haben, wird Sie in den Augen der Justiz zum Mittäter machen. Zu unserem Komplizen. Salem, das kann doch nicht wahr sein. Du... Okay. Sammeln Sie diesen Müllhaufen ein und verschwinden Sie. Nein, da mache ich nicht mit. Das darfst du Hören Sie, nicht. Die Geldre. Wenn Sie über die Mauer in den angrenzenden Garten springen, kommen Sie direkt zum Boulevard General de Gaulle und haben freie Bahn. Es dürfte noch ein paar Minuten dauern, bis unsere Truppen alles dicht gemacht haben. Perfekt, Monsieur Bensalem. Bevor ich es vergesse, der Sohn des alten Jaffri geht natürlich auch auf unser Konto. Man muss dem Hass zwischen den Vätern schließlich ab und an neue Nahrung geben. Ein schönes Schlusswort, meine Herren. Und so passen. Ja. Sie waren von dir. Stimmt's? Was meinst du? Die anonymen Briefe in den hübschen grünen Umschlägen. Ich musste dir doch helfen, mein Lieber. Helfen? Mich auf zweifelhafte nächtliche Abenteuer schicken? Das nennst du helfen? Warum hast du mir nicht einfach gesagt, was du weißt? Du hättest mir ja doch nicht geglaubt. Bei deiner Paranoia vor allem, was auch nur entfernt mit der Front National zu tun hat. Entfernt? Du warst schließlich Mitglied bei dieser Nazi-Pest. Ja, vor 100 Jahren. Aber für dich bleibt man natürlich trotzdem suspekt. Und du wärst prompt auf das Ablenkungsmanöver reingefallen, wenn ich dich nicht ganz behutsam auf die richtige Piste gelenkt hätte. Behutsam? Mir kommen die Tränen. Der Geldre hatte recht. Du bist tatsächlich Komplize und mitverantwortlich für das Blutbad. Du hast den guten Freund gespielt und mich manipuliert. Und vor 2 Minuten hast du kalt lächelnd 2 Menschen in den Tod geschickt. Das Gesocks hat nur bekommen, was es verdient. Hör auf! Es gibt keine Entschuldigung für dein Verhalten. Keine! Du hast Rache genommen, das ist alles. Für den Frust, der dich von jeher umtreibt. Für den Haki in dir, die große Wunde, die nach Sühne verlangt, irgendwann. Ich muss sagen, Bensalem, du hast ganze Arbeit geleistet. Aber um welchen Preis? Karim, warte! Schnauze, Bensalem! Halt endlich die Schnauze! Wenn du diesen Brief liest, mein Alter, bin ich für dich sicher tot. Im übertragenen Sinn oder weil mich die Bande doch noch erwischt hat. So oder so schlechte Aussichten, dass du mir zuhören kannst oder zuhören willst. Darum auf diesem Weg meine Sicht der Dinge, meine Wahrheit. Erinnerst du dich noch an die Frau auf dem Esel? Ich hab dir doch von ihr erzählt. Ich habe dir doch von ihr erzählt, oder? Bauerstochter, 20 Jahre alt. Eine Bauerstochter, 20 Jahre alt, an ihrem Hochzeitstag. Und wie Sitte ist da oben in den Bergen zwischen Ores und der Kabylei, wird die Braut auf ihrem Esel durchs Dorf geführt und alles rennt hinterher. Mit der Boka und Tamburin, Trara und Tamtam. Nur dass diesmal ein paar ungebetene Gäste aufgetaucht sind. Ein Konvoi von Franzosen in voller Montur, Gewehre im Anschlag unter Hochspannung. Die Rebellen lauern überall zu der Zeit. Das Volk wie gelähmt, statt den Weg freizugeben. Bis sich ein alter Mann aus der Gruppe löst, als ein Offizier auf ihn zugeht und sagt, Guten Tag, Bensalem. Tag, Lieutenant, antwortet Opi und plaudert noch ein Viertelstündchen, bevor er sich wieder unters Volk mischt. Und der Offizier unserer Hochzeiterin zuruft, Meinen Glückwunsch zur Vermählung, Madame. Bensalem hat uns eingeladen zum Couscous, aber wir sind leider in Eile. Alles Gute. Abzug und Ende der Vorstellung. Der Krieg fand nicht statt. Jedenfalls nicht an dem Tag, aber eine Woche später. Als ein Haufen Bewaffneter, die kein Mensch kannte, das Dorf umstellt und den alten Bensalem bei Nacht und Nebel in Berge geschleppt hat. 3 Tage später findet man seinen Kopf, aufgespießt auf einer Mauer mit der Losung So enden Kollaborateure. Als Unterschrift die Buchstaben FLN, die man hier zum ersten Mal sieht. Danach geht es zügig bergab. Die Soldaten kommen zurück und verhaften alles, was sich bewegt. Nicht um Bensalem zu rächen, sondern zur Abschreckung, weil französische Siedler massakriert wurden. Darauf zieht Tayeb in die Berge, Bensalems Ältester. Nicht um sich zu rächen, nein. Er will die Rebellen bitten, sich zu mäßigen, um weitere Strafaktionen zu verhindern. Als er wieder auftaucht, hängt er an einem Baum, gekreuzigt und geschächtet, womit mein Vater ins Spiel kommt, Bensalems zweiter Sohn, Lies, der das Mädchen auf dem Esel geheiratet hat, dem Politik immer völlig egal war, der locker Japanisch gelernt und Sushis gezwirbelt hätte, wenn Algerien zu Nippon gehört hätte. Aber jetzt läuft er über zu Leuten, die er nie gesehen hat, zur französischen Armee, um an Waffen zu kommen, gegen andere, die er auch nie gesehen hat, die Filagas. Er tötet so einige, oh ja, und wird selbst nie erwischt. Dafür trifft es seine Mutter, die er 1962 bei seiner Heimkehr mit aufgeschlitztem Bauch vorfindet. Dann die Flucht vor der großen Abrechnung. Keine Rede davon, dass die Franzosen ihr Versprechen halten und die Hakis schützen. Meine Mutter muss ihren Schmuck opfern, damit ein mieser kleiner Gefreiter sie und den Alten und meinen neugeborenen Bruder aufs Schiff lässt. Kennst du Rief Salt, Kutja? Nein, wohl kaum. Das war das Lager, wo man die Hakis sammelte und wo ich das Licht der Welt erblickte. Wo man seine Papiere abgeben musste, wenn man raus wollte. Wo es Prügel setzte, wenn man protestierte. Drohungen, dass man zurück nach Algerien muss. Und wo man unter Waffen zu den Wahlen gekarrt wurde, mit dem ausgefüllten Stimmzettel in der Hand. Die ganze Scheiße, die man gefressen hat, das ganze Elend. Nur weil mein Großvater an einem schönen Sommertag vor über 40 Jahren gemeint hat, er müsste ein bisschen Gedränge verhindern. Und da soll ich zulassen, dass diese Stinktiere, die meine Familie auf dem Gewissen haben, wieder aus den Löchern kriechen und ihren Mist verbreiten? Herzlichen Dank. Ich bereue nichts. Höchstens, dass ich jetzt auch schon rede wie mein Alter. Ja, Habibi. Die Sünden der Väter von Lakhdar Belaid. Bearbeitung und Übersetzung aus dem Französischen Elke Bahr. Karim Kotya, Maximilian Hilbrand. Bensalem Udo Schenk. Benoit Hans-Jörg Krumpholz. Madame Tiberwurst, Angelika Bartsch. Van Golingen, La Gaillard, Axel Gottschick. Sabrina, Claudia Mischke. Kapitän Mokhtari, Alexander May. De Geldre, Bernd Kuschmann. In weiteren Rollen Harald Mack, Oliver Broth und Robin Bamberg. Technische Realisation Günter Kasper. Musik Rainer Quade. Regieassistenz Sabine Melchior. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.